Die Sitzung des Ausschusses I, Abrüstung und internationale Sicherheit, der 71. UNO-Vollversammlung, fand vom 3. bis zum 12. Oktober im UN-Hauptsitz statt. In seiner Rede problematisierte der Vertreter der DFRK die atomare Drohung und die feindselige Politik der USA gegen die DFRK, die die Lage auf der Kordanschab-Insel extrem verschärfen, und entlarvte die Gesetzwidrigkeit und Ungerechtigkeit ihrer Sanktionen und des Drucks auf die DFRK. Er argumentierte die Richtigkeit des Kurses der Partei der Arbeit Koreas auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte und die Unvermeidlichkeit der Verstärkung der nuklearen Abschreckungskraft. Der Vertreter der DFRK erklärte den prinzipienfesten Standpunkt, entsprechend der Stellung der Atommacht, die Rechte auf die Verstärkung der selbstverteidigenden Wehrkraft und die Weltraumerschließung zu friedlichen Zwecken mit Fug und Recht auszuüben.